eine der wichtigsten Entwicklungen in der Computerschaltkreistechnologie der letzten Jahre. Für die Herstellung der Chips werden dünne Plätzchen von einem Silizium-Kristallstamm abgeschnitten. Sie haben einen Durchmesser von 57 mm. Auf diese Plättchen werden durch photolithografische und Diffusionsprozesse die Mikroschaltung aufgebracht. Jedes Plättchen wird anschließend zersägt. Dadurch erhält man hunderte von gleichartigen Chips. Jeder Chip hat eine große Anzahl von Schaltkreisen, mit denen er zugehört, Transistoren, Widerständen und Dioden. Verschiedene Arten von Chips werden für den Einsatz in IBM-Produkten hergestellt. Einige für Logik, das heißt Schalterfunktion, andere für Speicherfunktion. Die Schaltkreise eines jeden Chips bestimmt seine Funktion. Ein monolithischer Retro-Chip ist gekennzeichnet durch sein Netzwerk von Schaltkreisen, während das sich wiederholende Schaltkreismuster eines Speicherchips seine Fähigkeit zur Speicherung vieler Daten erkennen lässt. Wir erzählen Ihnen alles, hier stimmt alles nicht falsch.